Gabelbissen, der Podcast von Twieses Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 19 von Gabelbissen. Mit der heutigen Folge möchte ich euch eine neue Kategorie vorstellen. Die Kategorie wird auf den Namen Nachgefragt hören. Nachgefragt ist ein neues Konzept, das mehr oder weniger auf Interviews aufsetzt. Und da wird es jetzt nicht nur um rein österreichische Sachen gehen, nein, sondern es kann auch darum gehen, dass wir bei Gerichten mal etwas über den Tellerrand blicken. Und da kann ich gleich was verraten, das werden wir heute machen. Oder was noch sein wird, dass wir irgendwelche anderen kulinarischen Themen behandeln, sei es jetzt küchenthematische oder irgendwelche zutatenthematischen Themen. Also quasi quer durchs Gemüsebeet und wenn nachgefragt, wie schon erklärt, wird es immer auf Interviewbasis ablaufen. Tja, und ich habe euch vorher gesagt, wir blicken heute etwas über den Tellerrand. Und da habe ich mir gedacht, könnten wir mal ein ganz berühmtes Gericht, glaube ich, der chinesischen Küche nehmen, und zwar die Peking-Ente. Und für den Fall habe ich mir einen Experten eingeladen, und zwar den Kai vom Hobbykoch-Podcast. Servus Kai, willkommen bei mir im Gabelbissen. Servus Thomas. Freue mich, dass wir meinen Termin zustande gebracht haben, dass wir halt gemeinsam was aufnehmen. Ja, freut mich auch. Jo. Ich nehme an, einige meiner Hörer werden dich sicherlich kennen vom Hobbykoch-Podcast oder von den anderen Projekten, die du ja jetzt hast. Aber vermutlich nicht alle und vielleicht, wenn du mal kurz meinen Hörern vorstellst. Ja, klar. Also mein Name ist Kai und ich lebe in Lüneburg, also ganz hoch im Norden. Und den Hobbykoch-Podcast zum Beispiel mache ich jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Und für diejenigen, die den jetzt noch nicht gehört haben, es geht eigentlich darum, dass ich meiner Leidenschaft fröne, genau wie du eigentlich auch. Ich koche seit ich ganz klein bin, habe da schon sehr früh für mich entdeckt, dass ich gerne koche und gerne Dinge kombiniere. Und von meiner Mutter habe ich so ein bisschen übernommen, neue Dinge immer auszuprobieren. Die war da immer sehr experimentierfreudig, auch was exotische Lebensmittel angeht. Und ja, dieser Freude am Kochen widme ich mich halt auch im Hobbykoch-Podcast und experimentiere dann halt mit Zutaten, mit Zubereitungsarten und so weiter. Ja, also ich bin ja, höre den eigentlich schon seit Anbeginn den Hobbykoch-Podcast und ich kann euch den wirklich noch empfehlen, zusätzlich zum Gabelbissen natürlich, dass euch da mal reinhört, weil der Kai hat ein total interessantes Konzept und zwar er kocht und erzählt nebenbei und gibt Tipps und Ratschläge, also wirklich super, kann ich euch echt nur empfehlen. Ja, ich habe vorher gesagt, du bist der Experte der asiatischen Küche. Also vor allem, glaube ich, China kennt sich da besonders gut aus, oder? Ja, also man muss, ich bin da eigentlich sehr zurückhaltend. Ich bin jetzt kein Experte, der sich sehr viel Wissen angelesen hat, aber ich war schon mehrmals in China. Das ist, das erkennt man vielleicht auch mal an meinem ungewöhnlichen Namen. Meine Frau ist Chinesin und natürlich zieht es sie dann regelmäßig in die Heimat. Und wenn ich es irgendwie mit der Arbeit einrichten kann, komme ich mit, weil ja, es ist erstmal ein sehr faszinierendes Land, egal in welche Ecke man kommt. Man lernt immer neue Dinge kennen und vor allen Dingen macht sich das dann auch beim Essen bemerkbar. So ein Land, das, wo eine Provinz so groß ist wie Deutschland, zum Beispiel, da gibt es natürlich regionale Unterschiede, sowohl was Gemüse und Fleisch und eben auch Gewürze angeht. Und da kann man jedes Mal, wenn man dort ist, etwas Neues entdecken. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, weil China ist ja doch sehr, sehr groß. Ja, und die Chinesen sind auch wirklich, was die Kulinarik angeht, sehr begeistert. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Volk auf der Erde, das dem Essen einen so großen Stellenwert beimisst und was auch so neugierig auf interessante neue Dinge ist. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass sie da auch so neugierig sind in China. Das war mir jetzt auch wieder was Neues. Ja, würde sagen, kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Peking-Ente. Wie der Name vielleicht vermuten lässt, stammt es ursprünglich aus Peking. Stimmt das oder ist es jetzt nur einfach so ein Name für das Gericht? Also die Peking-Ente, die wir heute kennen, stammt schon aus Peking. Also vielleicht, wenn man an den Anfang zurückgeht, es gibt so natürlich schon sehr frühe Rezepte für Shaoyazi, das also übersetzt so viel wie gekochte Ente heißt. Das lässt sich bis weit hinter 800 Jahre vor Christus zurückverfolgen. Und diese kunstvoll zubereitete Ente, da werden wir ja gleich auch nochmal im Einzelnen draufkommen, die hat sich natürlich über die Generationen, über die Zeit entwickelt. Und da gibt es natürlich Restaurants, gerade in Peking, die den Ruf haben, da besonders gute Peking-Ente zuzubereiten. Und da kann man schon wirklich sagen, obwohl es mittlerweile als Nationalgericht von China auch angesehen wird und weltweit natürlich bekannt ist, wird es doch immer wieder mit Peking in Verbindung gebracht. Also kann man sagen, das ist ein Gericht, das jetzt wirklich generell in China bekannt ist und nicht nur im Großraum Peking. Genau. Also man kann das auch überall bekommen. Natürlich, wenn man das Ursprüngliche, das ist auch, denke ich, so eine chinesische Eigenart. Die Spezialitäten sind natürlich da immer besonders viel wert, wo sie herstammen. Es gibt also in jeder Region einen, habe ich jetzt neulich das Wort gelernt, Signature Dish, also ein Gericht, was wirklich für diese Region steht. Und da macht es natürlich auch Spaß, da dorthin zu pilgern und das Gericht wirklich vor Ort zu kosten. Aber man kann es eben auch in guten Restaurants überall im ganzen Land bekommen. Okay. Kann man euch heutzutage noch irgendwie sagen, wie das Gericht ursprünglich entstanden ist oder wie es zu welcher Zeit jetzt die heutige bekannte Peking-Ente entstanden ist? Oder ist es eher schon so verschwommen, weil es ja doch schon, wie du vorher gesagt hast, die ersten Sachen gehen auf die Zeit 800 vor Christus zurück, dass man das nicht mehr so genau sagen kann? Also die meisten sehr feinen Speisen sind natürlich den jeweiligen Herrschern ihrer Zeit gewidmet worden, die einfachen Leute hatten gar nicht so natürlich weder das Geld noch die Zeit, solche aufwendigen Speisen zuzubereiten, so dass man davon ausgehen kann, dass das ein Koch in der Ming-Dynastie vielleicht entwickelt hat, um seinem jeweiligen Herrscher dazu zu huldigen. Ganz genau kann man es nicht mehr feststellen. Also zumindest habe ich jetzt, ich habe so ein bisschen im Internet herumgeschaut, wirklich keinen Ursprungsort oder keinen Erfinder in dem Sinne ausmachen. Okay, da kann man ja fast sagen, es ist schon fast ein bisschen mit der österreichischen Küche verwandt. Weil bei uns gibt es ja auch sehr viele Gerichte, die ja für den Kaiser seinerzeit gekocht und auch für die Kaiserin Maria Theresia und so weiter. Gibt es ja doch ein bisschen Parallelen anscheinend. Ja. Also viele, viele Geschichten über chinesische Gerichte, zum Beispiel auch die Dim Sum, die ja in Kanton sehr, sehr populär sind, die haben zum Beispiel die Geschichte, dass die Köche des damaligen Kaisers, ich kann dir jetzt genau nicht die Dynastie sagen, aber es gab auch einen Kaiser, der einmal in Südchina, aus Südchina stammte. Und der wollte aus allen Regionen des Landes die Spezialitäten probieren. Aber natürlich wollte er sich nicht an einer Speise satt essen. So haben die Köche eben von jeder Spezialität des Landes eine kleine Portion hergerichtet. Und so entstand die Dim Sum, was man ja heutzutage von Frühstück bis Nachmittag isst. Ähnlich, denke ich mal, wird die Peking-Ente auch so eine Anekdote mit sich bringen. Ja, nehme ich an. Kurze Frage zwischendurch. Die Dim Sum sind ja diese Gerichte, die man in diesen Bambuskörben gart, also Dampfgart, oder? Ja. Ah, okay. Also die meisten. Also die werden so serviert. Ich glaube, doch tatsächlich werden alle Speisen auch gedämpft. Nein, stimmt nicht. Es gibt auch ein paar gebratene. Es gibt zum Beispiel, das werde ich auch noch mal zeigen, das mag ich ganz gerne, es gibt einen Rettichkuchen. Der wird erst gekocht wie eine Pastete und dann werden Scheiben abgeschnitten und die werden dann noch mal ausgebacken in Öl. Die schmecken ein bisschen wie Kartoffelpuffer, aber dadurch, dass sie aus weißem Rettich hergestellt werden, haben sie noch mal eine ganz ungewöhnliche Note, also so ein bisschen in Richtung gedünstete Kohlrabi. Da gibt es dann ja auch noch da einen besonderen, der bei Europäern für einen besonderen Schockeffekt sorgt, die gedämpften Hühnerfüße. Bei uns wird ja viel Filet oder gerade nochmal die Hähnchenkeulen gegessen und die besondere Delikatesse bei dem Dim Sum sind eben in Sojasauce und mit Gewürzen, unter anderem dann auch den fermentierten Bohnen gekochte Hühnerfüße. Oh, das klingt ja spannend. Die werden dann abgenagt, da ist ja nun auch nicht viel dran, aber das mögen die Chinesen halt gern, dieses Knabbern vom Stück. Okay, ja, okay. Das müsste ich auch mal probieren. Das würde mich ehrlich gesagt interessieren, mal so Hühnerbeine abzunagen. Ja, ich habe das auch schon probiert. Ja? Das ist jetzt auch nicht so, also es sieht ungewöhnlich aus, weil diese Teile eben sonst vom Geflügel entfernt werden. Aber da ist nichts Schlimmes dran. Das ist ja sauber. Das wird gekocht und lange gegart, geschmort, würde ich jetzt sagen. Und da ist also nichts Schmutziges dran. Und das ist eigentlich ein sehr leckeres Fleisch. So. Klingt echt spannend. Gut, aber mal zurück wieder zu unserer Peking-Ente. Ja. Kann man sagen, dass die Peking-Ente eher so ein Alltagsgericht ist oder doch eher, das gibt es in China halt eher dann, wenn irgendein Festtag ist oder irgendein besonderer Anlass? Das ist schon eindeutig eine Festspeise. Gerade wenn man sie in den Restaurants isst, die populär sind für dieses Gericht. Die sind auch für chinesische Verhältnisse sehr teuer, sodass man das sich wirklich nur leisten kann, wenn es etwas zu feiern gibt. Okay, verstehe. Es ist dann auch eher so ein Familienessen, nehme ich an. Mhm. Nicht, dass ich als Familie jetzt in China esse, es besteht nur Einzelner, sondern es bestehen sich dann alle am Tisch. Genau, also das ist ein Gericht, das man auch nicht, in China ist es ja eh nicht üblich, ein Tellergericht zu bestellen, sondern da wird für alle bestellt. Aber ich habe es jetzt auch, ich habe ja das einmal in Peking auch gegessen, da war ich in einem dieser berühmten Restaurants. Leider, ich habe meine Frau extra gefragt vor der Sendung, aber sie wusste den Namen auch nicht mehr. Das wäre ja vielleicht noch spannend gewesen, aber es gibt 2, 3 sehr große Restaurants, die sich auf diese Spezialität dann eingerichtet haben. Und da war ich nun einmal. Und es gab natürlich andere Gerichte auch, aber wir haben nur diese Ente bestellt. Die wird ja dann auch in mehreren Schritten bei dem Servieren zelebriert. Also es wird nicht auf den Tisch gestellt, sondern sie wird in mehreren Stufen serviert. Okay. Und da kommen wir vielleicht später noch einmal dazu, würde ich sagen. Genau. Das klingt jetzt auch wieder interessant. Ja, ja, aber vielleicht sollten wir erstmal beim Anfang anfangen. Also ja, würde ich auch sagen. Am Anfang erzählen, ich habe in Deutschland einmal Peking-Ente gegessen. Nichts könnte ferner der Original-Peking-Ente sein, weil man kann in Restaurants hier etwas bestellen, was so heißt, aber es war in dem Fall nur ein pfannengebratenes Gemüse und dann diese typischen Entenfilets, die man die nochmal ausgebacken werden in Öl und dann darauf auf diesem Gemüsebett serviert werden. Das hat natürlich mit der eigentlichen Peking-Ente überhaupt nichts zu tun. Das denke ich mir, ist das, was bei uns dann eher so als knusprige Ente bekannt ist, nehme ich mal an, was du da gegessen hast. Und Peking-Ente ist ja ganz anders. Genau, es ist erstmal eine andere Art von Ente. Ich bin jetzt zu wenig Zoologe, aber es ist eine spezielle Art von Flussente. Die sind wesentlich größer als die Enten, die man die man hier bei uns so, wenn man jetzt diese Barbarie-Enten, die man für Entenkeulen oder einen Entenbraten hernimmt. Ich würde sagen, eher in der Größe von einer Gans. Also wirklich große, große Tiere. Das ist, also Gans und Ente gleich groß, puh, das ist wirklich ein Riesengerät dann. Ja, da ist schon einiges dran. Und die Besonderheit dann bei der Ente ist ja nachher die Haut. Und da können wir vielleicht ja schon mal zu der Zubereitung kommen. Die ist gar nicht so unkompliziert. Die geschlachteten Enten werden nämlich nicht ausgenommen. Die werden erstmal komplett ganz belassen. Und dann wird an einer Stelle ein kleiner Einschnitt gemacht und dann wird die Ente aufgeblasen. Also es wird unter die Haut Luft gepustet, damit sich die Haut einmal komplett vom Fleisch löst. Und da ist sie noch nicht ausgenommen in dem Zustand? Da ist sie noch nicht ausgenommen. Das kommt dann kurz danach. Da wird wohl unter dem Flügel ein kleiner Schnitt gemacht, durch den dann die Organe entnommen werden. Aber da die Haut wirklich sehr hoch geschätzt ist, soll möglichst wenig daran verletzt werden. Aber gerupft, also die Federn entfernt werden, das ist in dem Zustand schon, oder wird das Ganze auch noch mit Federn gemacht, also mit ihrem Doch, da, Federkleid? die Federn werden schon entfernt. Also die Okay. sind gerupft, aber auch da wird natürlich strengstens darauf geachtet, dass nicht durch das Rupfen eine Verletzung der Haut stattfindet. Es ist eigentlich schon von Anfang an in der Zubereitung ein relativ kompliziertes Gericht, wenn ich das jetzt so mitkriege. Dann werden die Enten überbrüht mit heißem Wasser, sodass die Haut einmal kurz angegart wird und natürlich auch gereinigt. Und dann kommt meistens eine Marinade ins Spiel. Da haben die Restaurants natürlich ihre Geheimrezepte, was Gewürze oder so etwas angeht. Die wichtigste Zutat darin ist aber ein Zucker, eine Art Zucker. Die einen sagen, man nimmt Malzzucker, die anderen sagen, man nimmt einen Honig. Und wie gesagt, also die Restaurants, die nehmen das eine oder andere Gewürz. Jetzt, als ich das probiert habe, das Gericht in Peking, habe ich aber nichts Signifikantes herausgeschmeckt. Also, dass jetzt ein Gewürz so in den Vordergrund getreten wäre, dass ich sage, da ist jetzt noch dieses oder das darin. Okay, das bringt mich gleich kurz zu einer anderen Frage. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt eine einheitliche Peking-Ente, zum Beispiel wie es beim Wiener Schnitzel ist, wo ich ja erklärt habe, da gibt es ja ein Rezept mehr oder weniger und das wird überall in Österreich so gemacht, wenn es Wiener Schnitzel sein darf. Bei der Peking-Ente gibt es dann schon, so wie soll man sagen, verschiedene Familienrezepte mehr oder weniger oder halt Spezialitäten der Genau. Köche. Das ist generell in China so. Es gibt natürlich Gerichte, die wo es sehr strenge und genaue Regeln gibt, wie sie zubereitet werden. Und ich glaube, dass jetzt auch bei der Peking-Ente nur sehr kleine Variationen überhaupt akzeptabel sind und akzeptiert werden. Aber natürlich wollen die Restaurants untereinander sich herausstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist das Puristische, das vorsichtig Gewürzte steht da im Vordergrund, weil wirklich hauptsächlich diese knusprig gebräunte Haut der Ente geschätzt wird. Und natürlich gibt es noch einige Zutaten, die nachher beim Servieren eine Rolle spielen. Diese Ente wird dann mit dieser Marinade eingepinselt und getrocknet erstmal, über Luft getrocknet. Und dann wird das über mehrere Tage wiederholt, dass sie immer wieder mit der Marinade eingepinselt werden. Und ja, vorsichtig diese Marinade dann angetrocknet wird an den Enden. Okay, du hast gesagt, Luft getrocknet. Wird das jetzt so gemacht, wie man es oft in Filmen sieht? Weil das sieht man oft, wenn sie doch so durch chinesische Märkte gehen, hängen in den Läden lauter Enten rum. Ist das jetzt Peking-Ente? Wird das so gemacht oder wird das irgendwie speziell Luft getrocknet? Das habe ich mich auch gefragt, Okay, gut. wobei ich annehme, dass die man in den Schaufenstern sieht, auch schon fertig gegart sind. Sonst wäre das, glaube ich, aus hygienischen Gründen auch bedenklich. Pekinger Restaurants haben sie spezielle Kammern auch dafür. Die müssen natürlich gut durchlüftet sein und eine bestimmte Temperatur haben. Von daher denke ich, also dieses Bild, ich kenne das auch, wird wahrscheinlich eine fertig gebratene, gegarte Ente sein, die man dann dort auch in Stücken erwerben kann schon, wenn man sie dann im Fenster, wenn man da Gefallen dran gefunden hat. Ja, das hätte ich mir auch fast gedacht, aber die fragen wir sicherheitshalber nach. Ja. Gut, und dann wird sie getrocknet und wie geht es dann weiter bei der Peking-Ente? Wenn ich das jetzt ein paar Mal mariniert habe und getrocknet. Dann wird sie eigentlich nur noch geröstet, vorsichtig, meist auf offener Flamme noch, und dann ist sie eigentlich schon servierfertig. Okay, also das Aufwendige ist eigentlich mehr oder weniger das Lösen von der Haut und das anschließende Marinieren und Trocknen. Genau, das ist ein sehr langwieriger Prozess und Ich kann mir gut ja. vorstellen, dass beim Trocknen durchaus auch etwas schiefgehen kann, wie zum Beispiel, dass da der Schimmelpilz kommt oder was auch immer. Stelle mir jetzt Nein, mal vor. es ist jetzt nicht, dass das über Tage und Wochen so mariniert wird. Also Okay, so nicht wie bei den Rohschinken, wie es da gemacht wird, zum Beispiel beim Serrano oder wem auch immer. nein, Das sind nein. eher, Also doch eher kurz gehalten. genau. Also ich würde Okay. sagen 1 bis 2 Tage vielleicht. Also vielleicht ist da jetzt der falsche Eindruck entstanden. Ich glaube, ich habe eben auch mehrere Tage gesehen, aber ich habe jetzt gerade noch mal geschaut. Es sind 1 bis 2 Tage, Okay, die gut, das dann mariniert wird. da ist das Risiko dann nicht so groß. zumal sie ja erst überbrüht werden, da sind ja die ersten oberflächlichen Keime dann auch erstmal abgetötet. Das ist richtig, das stimmt, ja. Du hast ja vorher gesagt, es wird da speziell serviert. Also die Peking-Ente ist dann nicht so, dass ich gehe jetzt ins Restaurant in China, bestelle meine Peking-Ente und dann, so wie man nicht bei uns jetzt eine gebratene Ente bestellt, dass die dann die Ente tranchiert mir servieren. Das wird dann anders gemacht in China? Mhm. Da kommt dann extra ein Koch mit der Peking-Ente heran und das beste Stück, oder das erste Stück, genau, es ist nicht das Beste, das ist ja sowieso die ganze Haut, aber das erste Stück soll man mit Zucker zusammen essen. Da gibt es dann so einen sehr grobkörnigen Zucker. Da tunkt man dieses Stück Haut, das man serviert bekommt, ein einzelnes Stück hinein und isst das. Und dann kommt eigentlich die zweite Phase sozusagen. Da wird der Rest dieser Haut zusammen mit kleinen Pfannkuchen, Mehlpfannkuchen aus, aber ohne Ei oder Milch, sondern so kleine Teigfladen sind das einfach nur. Dann kommt da rein noch Gurke oder manchmal bekommt man auch so feines Blattgemüse, so wie hier der Vogelsalat. Sowas in der Art dazu. Und als drittes noch eine dunkle Soße. Das ist in Peking eine Soße, die auch aus fermentierten Sojabohnen hergestellt wird. Im Prinzip nichts anderes als eine feste Form von Sojasoße, also so eine Paste. Und außerhalb von China, wenn man dort Peking-Ente serviert bekommt, wird meistens die Hoisin-Soße, die ja dann Pflaumenmus, glaube ich, enthält und natürlich auch Gewürze. Ja. Also die hat ja so einen fruchtigen, würzigen Charakter. Das schmeckt aber auch sehr gut. Der Unterschied ist zwischen diesen beiden dunklen Soßen nicht so groß, nur eben die Hoisin-Soße ist etwas fruchtiger noch. Okay, du hast vorher Gurken erwähnt. Das würde mich jetzt interessieren. Sind das jetzt so handelsübliche Gurken, wie wir sie kennen, also normale Salatgurke, oder hat man in China da spezielle Gurken? Oder sind es zum Beispiel eingelegte? Nein, das sind tatsächlich die Gemüsegurken, wie wir sie hier auch kennen. Allerdings die Sorte, die in China weiter verbreitet ist, sind sehr kleine Gurken. Aber nicht diese Gurken, die zum Beispiel auch zu Gewürzgurken verarbeitet werden, sondern tatsächlich eine kleinere Form von der Gemüsegurke. Die sind jetzt seit einiger Zeit hier auf den Märkten, hier in Deutschland zumindest, weiß ich es, hin und wieder auch zu bekommen, teilweise sogar in den Supermärkten. Ich weiß jetzt nicht, ob es original dieser Art ist, aber meine Frau sagte mir, als sie vor vielen Jahren nach Deutschland kam, sei sie zu... Hat sie sehr gelacht, weil sie sagte, sogar die Gurken sind größer in Deutschland. Also die Menschen sind größer, aber die Gurken auch. Nur diese kleinen Kante. Und die werden dann in feine Stifte geschnitten und in diese Fladen mit eingewickelt. Ah, okay, verstehe. Also kann man jetzt so ähnlich wie Wraps diese Fladen sehen? Jetzt so als grober Vergleich? Die Fladen sind so ungefähr Handflächen groß. Okay, okay. Also ohne Finger sozusagen. Ja, ja, ist schon klar. Also eher, ja, klein Fingerfood quasi. Genau, also man verspeist dann so, man rollt die auf und kann die dann mit 2-3 Bissen auch verspeisen. Was mich noch interessieren würde generell jetzt zur Peking-Ente, im Chinesischen oder generell im Asiatischen haben eigentlich viele Sachen eine spezielle Bedeutung. Sei es jetzt Gerichte, sei es jetzt irgendwelche Tiere, was auch immer. Gibt es bei der Peking-Ente auch irgendwie eine spezielle Bedeutung, die dem Gericht zugeschrieben wird, oder ist das einfach jetzt nur ein typisches chinesisches Gericht, um es mal so salopp zu sagen? Also man merkt schon, dass die Chinesen der Peking-Ente eine sehr große Bedeutung beimessen. Es gibt zum Beispiel auch Lieder und Gedichte, gerade aus der Zeit, nachdem sie sehr entwickelt wurde, haben die viele Menschen inspiriert. Ob dieses Gericht jetzt eine spezielle Heilwirkung oder eine spezielle symbolische Bedeutung, kann ich gar nicht mal sagen. Also natürlich hängt da ganz klar der Nationalstolz mit dran, weil es eben in aller Welt bekannt und geschätzt ist. Aber jetzt so eine symbolische Bedeutung wüsste ich jetzt nicht. Okay. Ja, was mich noch interessieren würde, wegen der Peking-Ente, gibt es eigentlich jetzt in Europa irgendwelche vergleichbaren Gerichte, die halt so annähernd in die Richtung gehen? Sei es jetzt zum Beispiel von der Zubereitung her oder vom Geschmack, oder ist es wirklich jetzt ein Gericht, das es nur dort gibt? Was würdest du da sagen? Ich habe tatsächlich, als ich in München gelebt habe, gibt es ja auch die Anten, also schöne gebackene Enten einfach. Und die kommen dem schon sehr nah. Also wenn die richtig schön heiß und kross aus dem Ofen kommen, dann gibt es ja meist auch irgendeine fruchtige Beilage noch, sei es ein Rotkraut oder manchmal auch Äpfel und Preiselbeeren. Das geht schon in diese Richtung. Also man hat so eine fruchtige Komponente, dann was sehr Knuspriges, diesen typischen Entengeschmack. Und das geht schon sehr deutlich in die Richtung. Das war aber dann bei einem asiatischen Lokal oder war das bei einem ganz normalen, sage ich mal, gut bürgerlichen deutschen Lokal, wo das gegessen hat? Das war tatsächlich hier das Augustiner Brauhaus, wo gegessen habe. Es war also kein chinesisches Restaurant. Okay. Natürlich hier in Hamburg gibt es sehr viele chinesische Restaurants, die auch traditionelle Küche anbieten, dadurch, dass auch sehr viele Chinesen in Hamburg leben. Sonst bekommt man ja eher diese europäisch angepasste Küche. Aber bekommt hier auch verschiedene regionale Spezialitäten. Und wir haben also da auch schon eine richtig gute Pekingente in Hamburg bekommen. Allerdings da natürlich im China-Restaurant, klar. Genau. Das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil man vielleicht gibt es auch in Wien so richtig typisch Lokale. Und ich kenne hier in Wien viele gute Asiaten. Und da muss man halt leider sagen, die sind ja halt doch sehr stark europäisiert. Leider. Wenn du mit Chinesen unterwegs bist, dann merkst du manchmal, dass es da auch noch eine andere Speisekarte gibt. Also ich bin ganz oft verblüfft, dass es dann die offizielle für die Europäer die Speisekarte gibt. Und wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und sie herausgefunden hat, aus welcher Region jetzt die Restaurantbetreiber kommen, wenn sie es nicht ohnehin schon weiß oder gehört hat, dann spricht sie die direkt an und dann kann man auch durchaus erfahren, was für Spezialitäten es noch gibt. Ah, das ist ja gut zu wissen. Ja, das ist manchmal wie so eine geheime Welt, die sich dann einem plötzlich eröffnet. Ah ja, es ist so ähnlich wie bei uns, bei den Heurigen. Wenn du da schon eher schon längere Zeit dort bist und dann mehr oder weniger Stammkunde bist, dann kann es durchaus sein, dass du auch mal Weine ausgeschenkt bekommst, die der normale Gast nicht bekommt. Aha. So kenne ich es von einigen Lokalen. Ob es alle machen, weiß ich nicht. Aber so etwas Ähnliches wie das Duzi, das gibt es mehr oder weniger auch bei uns. Das finde ich sehr schön. Also das ist dann so wie eine Auszeichnung. Ne? Das bekommt jeder und dann lohnt sich das auch wieder dorthin zurückzukehren. Genau, richtig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die heurigen Wirte das so machen oder die Winzer, wenn es ein richtiger Heuriger ist. Aha. Ja. Sehr schön. Ja, das glaube ich, haben wir ja so gut wie alles eigentlich schon die Pekingente erzählt, oder wird dir noch irgendwas einfallen, wo du sagst, das muss man jetzt noch kurz erwähnen, das ist wichtig, das haben wir noch nicht behandelt? Nö, ich denke schon, also so viel wie ich darüber weiß und wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich bin da leider nicht sehr belesen. Ich habe jetzt vor dieser Sendung so ein bisschen geschaut, damit ich keinen allzu großen Blödsinn erzähle. Und ich denke, was so die Zubereitung und das Servieren angeht, haben wir da schon einen ganz guten Überblick. Ja, ich denke auch. Also ich muss ja wirklich sagen, das war total informativ. Da habe ich wirklich viel, viel Neues über das Gericht gelernt, weil bis kurz vor der Sendung war mir eigentlich Pekingente nur das Entengericht, das Kinderbekannten. Ja, mehr wusste ich leider nicht darüber. Aber jetzt habe ich wirklich viel Neues erfahren. Also vielen Dank einmal dafür. Ja, gerne. Freut mich, dass ich dir was Interessantes erzählen konnte. Ja, es war schön. Und möchte mich, wie gesagt, nochmal bei dir bedanken. Freue mich, dass du die Einladung angenommen hast, eine gemeinsame Sendung zu machen. Und ich würde sagen, kommen wir zum Ende der Sendung. Und ich überlasse jetzt einmal dir die Schlussworte für die heutige Sendung. Ja, dann danke ich dir für die Einladung. War ein wirklich sehr schönes Gespräch. Und allen Hörerinnen und Hörern des Gabelbissen-Podcast möchte ich wirklich empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt oder wisst von einem Restaurant, das Peking-Ente serviert, probiert das ruhig einmal aus. Das ist gar nicht so anders, denke ich, als die Entengerichte, von denen ich jetzt so aus Österreich weiß, so dass man da, denke ich, auch kein allzu großes Abenteuer unternimmt, aber trotzdem etwas Schönes Neues kennenlernt. Ja, vielen Dank und würde mich freuen. Vielleicht kommen wir wieder mal gemeinsam zu einem Thema und dass wir wieder was machen in Form des Gabelbissen. Ja, gerne, auf jeden Fall. Okay, dann, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.